Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt Blut. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die eine besondere Beziehung zu Blut haben. Also bedingt zum Beispiel durch eine Krankheit, eine Verletzung, einen Unfall oder vielleicht auch durch eine sexuelle Neigung. Dann würde ich gerne mit euch über Blutschande sprechen oder über Blutrache und gerne auch mit Leuten, für die Blutsverwandtschaft eine ganz besondere Bedeutung hat. Also wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, dann meldet euch, Telefonnummer 0800 220 50 50, Mail domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht, das ist der Marcel und Marcel ist 26. Hallo Marcel. Domian. Hallo Marcel. Zum Thema Blut. Ja. Hast du angerufen, warum? Genau, kann ich ja was zu erzählen. Gerne, leg los. Und zwar bin ich, ich hatte eine Lebererkrankung angeboren. Mhm. Und mit 18 habe ich das erste Mal Blut gespuckt. Also das war halt richtig viel und mit 18? Mit 18 Jahren? Nee, mit 8. Mit 8, achso. Genau, mhm. Ja. Ja, und meine Mutter war halt geschockt und keiner wusste so richtig, woher es kommt. Mhm. Man hat halt geforscht im Krankenhaus und weil ich halt für so eine Erkrankung sehr jung war noch, weil das kommt eigentlich bei einer Leberzirrhose und die kommt ja durch Alkohol, aber ich war ja 8 Jahre alt und das konnte ja bei mir nicht sein. Mhm. So, und dann hat man rausgefunden, dass ich eine Fibrose hatte, das ist die Vorstufe davon. Mhm. Das bedeutet halt, die Leber ist nicht so durchedert wie jetzt eine vom gesunden Menschen. Ja. Und das Blut sucht sich halt Umgehungskreisläufe, ja, welche jetzt über den Magen, Magenspeiseröhre-Trakt wäre. Ach so, daher das Blut spucken dann auch. Genau, ganz genau. Mhm. Ja, und ich habe schon mehrere Male fast mein Leben gelassen aufgrund dessen, weil es immer massig ist. Also das sind schon Literzahlen, die da rauskommen, ne? Literzahlen? Mhm. Also als man das dann festgestellt hat, 8 Jahre alt und dann so eine schwere Erkrankung, was hat man denn dann mit dir gemacht, therapeutisch? Ja, also damals gab es einen Arzt in Heidelberg, der hat diese Stents, die kennst du vielleicht aus der Herzchirurgie, oder? Mhm. Ja, klar. Genau. Mhm. Genau. Und der hat das in Lebern eingepflanzt, aber nur bei erwachsenen Leuten. Mhm. Aber da ich halt den Vorteil hatte, da ich sehr groß war schon immer, hat er gesagt, wir können es versuchen, weil er die Größe von einer kleinen Frau hat, ne? Mhm. Ja, und er hat das dann gemacht und es hat auch Gott sei Dank funktioniert. Ging auch 10 Jahre gut. Und diese Stents, was bewirken die genau? Ja, genau. Es ist ja so wie so eine künstliche Vene, ne, wo das Blut dann durchfließen kann. Mhm. Genau. Also, ja, wie gesagt, 10 Jahre war Ruhe dann und dann 2006 kam eine neue Blutungsepisode. Mhm. Das ging auch immer ganz gut. Man kann sich das so vorstellen, es bilden sich Krampfadern in der Speiseröhre, die man mit einem Gummiband bei einer Magenspiegelung abklemmen kann, damit die Blutung gestillt wird in der Akutsituation. Aber 2009 haben die es einmal nicht hinbekommen, weil es hat sich eine Thrombose in diesen Stent gesetzt und die kompletten Adern und die Leber waren zu. Konnte man denn diese Stents nach 10 Jahren nicht nochmal erneuern und auch deinem Körper anpassen? Hat man versucht. Ja, also ich bin ja halt logischerweise gewachsen, aber das ist dann natürlich nicht mit, ne? Ja. Hat man versucht, aber es irgendwie, also der Arzt hat mal gesagt, ich bin jetzt an einem Punkt, da könnte ich sprengen nennen die das, da könnte ich ihn richtig weit aufdehnen, aber die Gefahr dabei ist, dass zu viel ungefiltertes Blut durch die Leber fließt und du dann durch den Ammoniakgehalt ins Koma fallen kannst. Weil du hast jetzt immer noch diese alten Stents in der Leber? In der Leber, entschuldige. Genau, ja. Wie entsteht das denn? Du hast gerade gesagt, eine Krampfader in der Speiseröhre. Wie entsteht die denn dann? Wie hängt das zusammen? Durch den enormen Druck, der auf der Speiseröhre und dem Magen dann ist, ne? Weil das Blut ja dann nicht abfließen kann. Ach so, ja, verstehe. Das ist ja einen anderen Weg quasi dann. Ja, ja. Weil eben zu wenig Äderchen in der Leber sind, wie du es am Anfang erklärt hast. Genau. Mhm. Ja. Jetzt bist du 26. Wie geht's dir denn so aktuell, heute oder in der letzten Zeit? Ja, wie gesagt, 2009 lag ich im Koma ganz schlimm. So schlimm? Aufgrund dieser Blutung. Ich wurde zweimal wiedergeholt. 9 Wochen Intensivaufenthalt mit Beatmung, mit allem. Ja, aktuell geht es mir eigentlich relativ gut jetzt. Ich habe natürlich Angstzustände und jeden Abend Angst, da könnte was sein. Ja klar, wann hast du das letzte Mal Blut erbrochen oder Blut gespuckt? Das war 2009. Ach so, lange ist es jetzt her. Ja. Aber die Gefahr besteht, dass du jederzeit wiederkommen kann. So sieht's aus, genau. Da hat man schon Angst. Das meldet sich auch nicht an, also man merkt das nicht. Ne? Mhm. Kannst du ein ganz normales Leben führen? Oder wie wirkt sich diese Erkrankung auf deinen Alltag, auf dein Leben aus? Ja, also ich gehe aktuell nicht arbeiten, weil ich es halt nicht schaffe, weil ich stehe auch auf der Liste für die Lebertransplantation. Ach so, das wär deine Rettung dann? Ja, genau, also man hofft es, ja. Du kannst nicht arbeiten. Inwieweit bist du sonst eingeschränkt? Eigentlich gar nicht, also ich führe ein ganz normales Leben. So, wenn man mich so sieht, dann sieht man mir das nicht an. Ne? Und du hast keine Schmerzen aktuell? Mm-mm. Nee, kannst du Alkohol trinken? Nee, habe ich schon nie gemacht, ist mir auch eigentlich egal. Ja, das ist auch völlig egal. Mhm. Ja. Aber man hat immer so das Gefühl, es schwebt etwas über einem, was irgendwie gleich runterkrachen könnte. Ja, ganz genau so ist es. Ja. Mhm. Wie ist denn die Chance, bei deiner Erkrankung, deinem Alter, eine Transplantation gemacht zu bekommen? Also ich hätte ja schon mal ein Organ haben können, aber das war leider, ja, da war ein Tumor drin, das habe ich dann auch nicht bekommen. Mhm. Ja, und ich warte halt jetzt. Also ja, durch den Organskandal sind natürlich viele Leute abgeschreckt. Ja, ja, ja. Ja, und das ist natürlich eine blöde Situation für mich, aber ja. Ich hoffe halt, bis dahin passiert nichts mehr. Dann mit all diesen Erlebnissen, die du schon mit Blut hattest, was bedeutet Blut für dich? Was assoziierst du im ersten Moment, wenn du Blut siehst oder denkst? Ja, Schock. Angst, also, Schock. Ja, genau. Todesangst vielleicht sogar. Ja, genau. Mhm. Also wirklich, ist unvorstellbar, ne? Also ich lag schon oft auch als Jugendlicher und erwachsener Mann bei meiner Mutter am Abend und gesagt, ich will nicht sterben. Ne? Ja, ja. Was macht das mit einem, wenn man so jung ständig mit dem Tod konfrontiert ist? Tja. Kannst du manchmal macht es mich kaputt, ich weiß nicht. Mhm. Nach außen hin bin ich immer ganz fröhlich und so, aber innen drin bin ich schon ziemlich angeschlagen. Mhm. Hast du eine Freundin? Ja, aktuell ja. Also so, diese Normalität, die kannst du dann schon durchaus leben. Ja, klar. Solche Sachen. Mhm. Ja. Medikamente gibt es nicht im Moment? Ja, ich nehme halt die bestmögliche Therapie, nehme ich halt aktuell. Das sind so Blutdrucksenker, damit das Blutdruck halt nicht so steigt. Mhm. Aber mehr gibt es da leider nicht. Ne? Mhm. Eine Blutverdünnung nehme ich noch, damit das Stent frei bleibt. Verstehe. Was auch wieder die Gefahr ist bei der Blutverdünnung, wenn man blutet, dann blutet richtig. Ne? Absolut, dann kriegt man das nicht so schnell gestoppt. Ein großes Problem für Ärzte, wenn man die Blutverdünnung bekommen hat. Mhm. Also, ist deine große Hoffnung, kann man das so sagen, die Transplantation? So sieht's aus, ja. Obwohl damit ja auch viele Komplikationen unter Umständen verbunden sein könnten, aber das ist für dich eine Perspektive. Ja, aber ich bin ein junger Mann, ich denke, ich kann das gut wegpacken. Ja, ja klar, es gibt ja ganz tolle Geschichten, wo Leute transplantiert wurden und die ein Top-Leben, Sportler sogar, wiedergeführt haben. Genau. Marcel, danke für deinen Anruf und dass du uns das erzählt hast. Und ich drücke dir wirklich von Herzen die Daumen, dass das mit der Transplantation klappt. Hast du da auch Angst vor der Transplantation? Ist ja nun auch ein schwerer Eingriff. Ja, klar, logisch. Klar habe ich Angst, dass ich liegen bleibe. Mhm. Ja, aber ich habe dein Buch gelesen, Interview mit dem Toten, das hat mir auch ein bisschen Mut gegeben. Ne? Mhm. Das freut mich. Also, das freut mich. Ja. Lieber Marcel, schön, dass du angerufen hast. Ja, sehr gerne. Wir drücken und ich drücke die Daumen für dich, dass alles gut verläuft. Vielen lieben Dank. Tschüss Marcel. Jo. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer zum Thema Blut, wenn ihr euch gerne mit mir zum Thema Blut unterhalten wollt. Was bedeutet Blut für euch? Was verbindet ihr damit? Vielleicht eine schwere Krankheit wie Marcel gerade, vielleicht einen schweren Unfall, vielleicht auch etwas Sexuelles, eine sexuelle Neigung, ein Fetisch vielleicht. Was bedeutet Blut? Rache für euch? Habt ihr damit schon mal etwas zu tun gehabt oder seid ihr damit konfrontiert worden? Ich würde auch gerne mit euch über Blutschande sprechen. 0800 220 5050 und mein nächster Anrufer ist die Caro und Caro ist 27 und ist irre laut. Ja, hi, guten Abend. Wo bist du? Ich bin im Auto unterwegs von der Arbeit. Ach du lieber Gott. Ja. Du kannst nicht mal irgendwie ranfahren, das rauscht so im Hintergrund. Doch, ich kann jetzt mal gerade kurz ranfahren, das ist kein Problem. Und da ist jetzt gleich auch eine Bucht oder so, wo du halten kannst. Genau, ich kann jetzt hier gerade runterfahren, das ist kein Problem. Bist du auf einer Autobahn? Ja, ich bin gerade auf der Autobahn. Na, das ist aber ein Zufall, dass du genau jetzt gerade runterfahren kannst. Ja, das ist jetzt gerade. Jetzt sei aber konzentriert aufs Fahren, nicht, dass noch irgendwas passiert jetzt während des Gesprächs. Nein, keine Sorge. Das heißt, wir können schon ein bisschen anfangen zu reden, bis du dann zum Stillstand kommst, ja. Können wir. Ja. Caro, du hast auch zum Thema Blut angerufen. Warum? Genau. Ich habe einen Fetisch. Du hast einen Fetisch? Genau. Ein Blutfetisch? Ja, so ungefähr, ja, könnte man schon sagen. Also ich bin devot, das heißt, ich lebe SM aus, das seit 4 Jahren. Ja. Seit einiger Zeit auch auf der dominanten Seite. Du switcht also hin und her? Ja, aber nur beruflich. Achso, du bist Domina? Ja, genau. Ich bin vom Beruf Domina und natürlich... Hauptberuflich? Nein, nicht hauptberuflich, nebenberuflich. Einfach so das Verfahren. Ja. Und lass mir gerne Nadeln setzen. Ja. Von meinem dominanten Partner. Ja. Und setze natürlich auch gerne... bei meinen Sklaven in Adel. So, jetzt ist alles ganz entspannt. Du hast angehalten. Ja, ich habe angehalten. Das ist sehr gut, da können wir viel, viel entspannter reden. So, du setzt Nadeln und du lässt dir gerne Nadeln setzen. Als sexuelle Leidenschaft. Genau. Fließt da auch dann Blut bei? Ja, aber nur beim Ziehen. Also es kommt drauf an, wo die Nadel gesetzt wird und wie lange sie drinne bleibt und was man natürlich mit ihr macht. Also ich kenne das nur, ich habe diese Erfahrung nur gemacht bei einer Akupunktur. Das sind ja so ganz dünne Nadeln. Nein, die werden dafür nicht benutzt. Akupunkturnadeln kann man auch benutzen, benutze ich aber nicht, weil die zu filigran sind und zu leicht brechen können. Aha, deine Nadeln sind also dicker. Das sind die ganz stinknormalen Einmalkanülen, die du auch in der Apotheke kaufen kannst. Ach so, ja, die sind ja schon... Die gibt es natürlich in verschiedenen Längen und Dicken. Und Akupunkturnadeln sind einfach zu filigran, weil wenn die kurz unter die Haut gehen, können sie halt brechen. Ich verstehe, das ist mir schon klar. So, dann möchte ich natürlich nicht zum Arzt oder derjenige. Natürlich nicht. Aber blutet das denn nicht schon, wenn man die Nadeln reinsticht? Es kann, aber es muss nicht. Werden diese Nadeln immer ordentlich desinfiziert vorher? Ja. Darauf legt man dann schon Wert? Ja, natürlich. Also ich habe, wenn ich Nadeln setze, habe ich immer Handschuhe an. Hm. Die betroffene Stelle wird desinfiziert. So. Zweimal. Das ist ein gutes Stichwort. Wo werden denn die Nadeln reingesteckt überall im Körper? Das ist immer unterschiedlich. Also jetzt bei mir zum Beispiel auf dem Rücken, Brust, im Genitalbereich. Im Genitalbereich steckt? Ja. Lässt du dir Nadeln reinstecken? Ja. Das heißt, in die Schamlippen? Ja. Das tut nicht weh. Nein, das tut nicht. Also am Anfang, also bevor ich da in diesem gesagt habe, okay, im Genitalbereich, habe ich wirklich erst verdammt viel Vertrauen zu meinem Partner aufbauen müssen, bevor ich gesagt habe, okay, ich lass das da machen. Und wenn du Nadeln setzt, dann gehst du bei den Jungs auch ganz unten in die heiklen Bereiche rein? Ja, aber nur an den Penis. Also in den Hodensack nicht? Nein. Nee, aber weil, Penis? In den Penis, genau. Aber in den Penis eine Nadel stechen, da gehe ich jetzt schon laufen, wenn ich mir das nur vorstelle. Nee, das ist wenn dann im irrigierten Penis und dann halt auch nur in den Schaft. Aber gerade da würde ich jetzt denken, wenn ich da eine Nadel reinsetze und ziehe die Nadel wieder raus, dann spritzt das Blut wie eine Fontäne daraus. Nein. Nein. Du hast ja viel Haut drum, die du ja ziehen kannst. Wie tief stichst du denn die Nadeln dann in den Körper rein? Wie viel Zentimeter? Subkutan, das heißt in die obere Hautschicht. Das heißt, tiefer geht es nicht. Halben Millimeter oder Zentimeter? Ja, so ungefähr. Ja, aber also trotzdem. Wirklich in die oberste Hautschicht und gar nicht tief. Das geht nur ganz, ganz leicht runter und wieder hoch. Kann aber auch mal passieren, dass du mal nicht genau aufpasst und zu tief stichst und dann ist es... Nein. Nein. Nein, kann nicht passieren. Passiert nicht. Ganz sicher? Ganz sicher. Gut, ich würde es dir mal glauben. Ist mir noch nie passiert und wird mir auch niemals passieren, weil... Dann wird es gefährlich, ne? Ich habe das gelernt. Ich war bei verschiedenen Nadelkursen, bevor ich mich da wirklich beruflich damit auch dann beschäftigt habe. Das heißt, das kann man in der SM-Szene richtig lernen, das sogenannte Nadeln. Ja, das ja. kann man lernen. So, wenn das jetzt kann man von erfahrenen Leuten lernen. Okay, wenn die Nadeln jetzt gesetzt sind, also im Penis, an den Schamlippen, auf der Brust, im Rücken, was passiert dann? Jetzt stecken diese. Wie viele Nadeln kommen zum Beispiel in einen Penis rein? Kommt drauf an, wie lustig ich bin. Also wenn er mich ganz viel geärgert hat und er steht nicht auf Schmerzen, da können da mal so 50 Stück schon verschwinden. 50? 50? Oh, dann besteht der Penis ja nur aus Nadeln. Ja. Und der Penis ist irrigiert dabei. Der ist dann steif, ja. Der ist dann steif. Oder es können auch 50 Nadeln im Schamlippenbereich eingefügt werden, eingestochen werden. Könnten, aber das ist aber dann verdammt viel. Na, sagen das wir sind dann höchstens, sage ich mal, 10, 15. Na gut, dann bin ich da diesbezüglich schon mal beruhigt. So, jetzt stecken die Nadeln da, an diesen Stellen. Mhm. Da würde ich mich jetzt, ich würde mich gar nicht wagen zu bewegen. Was macht man denn dann? Also meistenteils liegt man. Was macht man? Als Frau. Meistenteils liegt man ja dann als Frau auf dem Günstuhl zum Beispiel. Man liegt auf einem Gynäkologenstuhl, meinst du? Ja. Ja. Okay, ja, ich frage ja nur. Und laufen kann man da jetzt mit nicht, aber wenn sie jetzt zum Beispiel im Rücken oder in der Brust sind, dann kann man auch durch die Gegend mitlaufen. Man muss halt nur aufpassen, dass man halt nicht irgendwo aneckt. Mhm. Und der dominante Part sollte halt wirklich nicht von der Seite weichen und ist halt immer zugegen, dass auch, weil, sage ich jetzt mal, wenn man abends auf einer Party ist und das da macht und man durch die Gegend damit laufen möchte und den anderen dieses Kunstwerk zeigen möchte. Ja, also auf einer Sexparty, nicht auf einer normalen Party, ne? Genau. Ich muss es immer so ein bisschen erklären noch. Aber der Sinn des Ganzen besteht darin, man kann also dann auch dann eine Frau beispielsweise auf diesem Gynäkologenstuhl da dann eine halbe Stunde liegen und die Nadeln einfach aushalten. Das ist dann der Sinn des Ganzen. Genau. Man so. Dreht vielleicht die Nadeln noch so ein bisschen, dass sie dann noch so ein bisschen, ja. Aber das Ganze lebt von dem leichten Schmerz und von. Genau. Ja. So, jetzt kommt das Blut ins Spiel. Wenn wir die Nadeln ziehen, kommt unter Umständen Blut, wie du gerade gesagt hast. Kann kommen, muss aber nicht. Was macht das? Je nachdem, wie tief die ist oder wie lange sie drin ist, kann das halt dann schon bluten. Und wenn das dann halt blutet und je nachdem, wie lange sie drin war, dann ist das für mich Stolz. Dann, Stolz? Ja, man kann das nicht beschreiben. Das ist ein innerlicher Stolz, den man dann hat. Erregt dich das, wenn du dann blutest, nachdem die Nadeln rausgezogen wurden? Ja. Es erregt dich? Ja, auch während des Stechens. Ja, während des Stechens habe ich mir schon gedacht. Aber wenn es dann raus ist und es blutet, also die Tatsache, du guckst da runter, ich bin jetzt immer noch bei den Schamlippen oder bei der Brust und du siehst, es blutet, dann hast du eine sexuelle Erregung dadurch. Ja. Kann die sexuelle Erregung so weit gehen, dass du dadurch allein einen Orgasmus kriegst? Ist schon zweimal vorgekommen. Das heißt, dann ist Blut wirklich was ganz Besonderes für dich im sexuellen Sinne. Ja, aber nur im Bereich der Nadeln. Wenn es dann wirklich dann in Form von Spielen mit irgendwelchen Gegenständen wie Peitsche oder so geht und dann da Blut kommt, dann ist das für mich ein No-Go. Dann ist das für mich ein Tabu. Ach, das ist dann sage ich nein. Ach so. Das ist ja auch merkwürdig. Das ist schon merkwürdig. Aber es ist halt, ich weiß nicht, warum es so ist, aber... Man kann das nicht erklären, ne? Man kann es nicht erklären, ne. Ja. Du bist zarte 27, vor 4 Jahren bist du drauf gekommen, hast du gesagt. Wie kommt man darauf und wie entdeckt man so eine besondere Leidenschaft? Ja, erstmal hat es ganz normal mit dem SM-Bereich angefangen. Mhm. Ich hatte damals einen Partner, der war dominant und auch sadistisch. Mhm. Und dann hat man sich getrennt. Wir haben aber in der Zeit gar nicht miteinander irgendwas in diesem Bereich gemacht. Mhm. Und dann irgendwann habe ich dann meinen ersten richtigen Dom kennengelernt. Also dominanten Menschen, ne? Den habe ich dann kennengelernt. Mit dem war ich dann fast ein Jahr zusammen. Ach, nicht in einer Beziehung, sondern einfach so, ja. Auf dieser Spielebene. Ja. Ja, und dann sind dann irgendwann nach ihm, habe ich dann jemanden kennengelernt, der halt diesen Fetisch Nadeln hatte. Und dann habt ihr das ausprobiert und ein bisschen. Und dann habe ich es dann angefangen auszuprobieren und ja, nach den ersten 2-3 Nadeln im Brustbereich wollte ich dann immer mehr und immer mehr und mittlerweile ist es halt ein Fetisch von mir. Es ist ein richtiger Fetisch. Das ist ja auch noch ein gutes Stichwort, wenn du sagst, ich wollte immer mehr, immer mehr. Bist du jetzt schon so an deine Grenze gestoßen oder könntest du dir vorstellen, dass es auch sich noch mehr steigert mit den Nadeln und mit dem Blut? Es kann. Ich bin noch nicht, was das betrifft, bin ich noch nicht an meine Grenzen gestoßen, weil es gibt da noch ein paar Ecken, wo ich sage, das ist dann noch so ein bisschen tabu, wo Nadeln gesetzt werden. Sag uns so eine Ecke an deinem Körper. Zum Beispiel die Brustwarzen ist für mich noch ein Tabu, wo ich sage, einfach möchte ich einfach nicht, weil ich einfach irgendwann Kinder kriegen möchte und die Verhornung ist dann halt vielleicht groß. Kitzler, habe ich jetzt gesagt, möchte ich jetzt irgendwie auch noch nicht. Ja, das sind so im Moment so die zwei markanten Stellen, wo ich sage, nee. Wenn du einen Mann genadelt hast, wie du es gerade gesagt hast, und der blutet, nachdem die Nadeln wieder rausgezogen wurden, erregt dich das auch? Nee, nicht so wirklich. Das bezieht sich ausschließlich auf deine Person, wenn du es bei dir... Wie oft machst du... Das erregt höchstens teilweise den Mann, wenn der halt wirklich extrem auf Schmerzen steht. Ja. Und der sich das wünscht, dann mache ich natürlich auch auf seinen Wunsch auch durch die Eichel durch, dann ist mir das auch egal. Aber im Prinzip eigentlich nicht. Ja. Weil da gehe ich eigentlich sonst gar nicht dran, weil die Schwellkörper da sind viel zu empfindlich. Da kann man viel kaputt mitmachen. Allerdings, ist schon mal was passiert? Nein, bei dir nicht. Wie oft, ich finde dieses Wort so lustig, so kurios, wie oft nadelst du dich? Wie oft lässt du dich nadeln? Gut, in letzter Zeit nicht sehr oft, weil es halt beruflich viel zu tun ist bei mir und meinem Herrn. Aber so einmal die Woche. Ja. Was machst du in deinem bürgerlichen Hauptberuf? Ich arbeite in der Gastronomie. In der Gastronomie. Und keiner hat eine Ahnung, wenn du die Schnitzel servierst oder was auch immer, was für einen Fetisch du privat und heimlich pflegst. Nein, hat keiner. Caro, das war sehr interessant mit dir. Danke, dass du angerufen hast. Ja, bitte, bitte. Jetzt kannst du wieder starten und ich hoffe, dass du gut und heil dann nach Hause kommst. Hast du es noch weit bis nach Hause? Nee, noch 10 Kilometerchen. Na gut, das ist zu schaffen. Alles Gute, gute Fahrt. Ja, danke. Tschüss, Caro, ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Unser Thema heute Blut. Und dazu hat auch angerufen die Larissa. Und Larissa ist 35. Guten Morgen, Larissa. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Larissa. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir zu diesem Thema erzählen wirst. Also, ich bin nach wie vor mich schmunzeln. Ich habe Caros Bericht gespannt gelauscht. Und auch ich habe beruflich durchaus mit Blut zu tun. Ja. Als Heilpraktikerin. Achso, also nicht im sexuellen Sinn. Du bist also in dem Bereich nicht tätig. Korrekt. Du bist Heilpraktikerin. Und wenn ich das nächste Mal davon spreche, dass ich mich nadeln lassen werde oder dem Patienten vorschlage, ihn zu nadeln, werde ich auch im Hinterkopf haben, dass das durchaus noch andere Auslegungsmöglichkeiten haben könnte. Also außer der TCM. Der traditionellen chinesischen Medizin. Genau, dann nennt man das auch so, ne? Da nennt man das auch so, dann genau. Und als so, du vorhin fragtest, ob das denn nicht blutet, da habe ich gleich gedacht, na, vielleicht mag das ja wissen, wenn man die TCM, die China-Nadel, setzt, dann wird das Gewebe ja verdrängt und dann ist kein Platz, dass es ausblutet. Genau, ich habe das bei mir auch schon mal machen lassen, das war völlig harmlos und völlig okay. Was hat jetzt Blut genau mit deiner Arbeit zu tun? Also ich merke zum einen an deiner Frage, dass ich eigentlich als Mensch Larissa anrufe. Natürlich bin ich dann auch Heilpraktikerin, aber der erste Impuls, der mich erwischte, als ich heute das Thema hörte, war, mein Gott, ich mag ein Loblied singen auf den Lebenssaft. Ah, ja? Warum? Viele finden es so eklig und auch deine Anmoderation oder der Aufruf und die Einladung, sich zu melden, ging so ein bisschen Richtung hier Vampires und Halloween und Blutegel und ne oder sexuelle Fetischgeschichten. Nicht man nur. Sagt, nee, klar, nicht nur. Da spüre ich jetzt die Resonanz nicht unbedingt, aber ich kann vielleicht erzählen, was mich am Blut so fasziniert. Sehr gerne, leg los. Also für mich ist es halt allein schon der Farbe wegen und der Wärme wegen. Das ist halt einfach das Sinnbild für Leben. Ja, das ist es auch, ja. Ich denke an Menstruationsblutungen, das heißt dann Menarche auf schlau, schönen Gruß an Roswitha Becker. Wer ist Roswitha Becker? Roswitha Becker ist meine erste Heilpraktiker-Ausbilderin gewesen. Okay. Im Grunde nach, die hat immer für Fachbegriffe gesagt, ob schlau heißt das, und dann sagte man dann Menarche, wenn man die erste Regelblutung meinte. Also, okay. Blut ist ja ein bisschen so schießlich, ne? Ich habe überlegt, es mag damit zusammenhängen, dass es ja eigentlich, wenn man gesund und heil und intakt ist als Mensch, ist es ja im Verborgenen. Kommt man selten damit, also wir Männer zumindest kommen damit selten in Kontakt. Schau. Ja. Und auch für euch Männer ist es möglicherweise eine sonderbar schräge Vorstellung, Geschlechtsverkehr während und so weiter. Aber da müssen wir ja jetzt auch nicht drauf eingehen. Müssen wir nicht überreden. Sind die Geschmäcker natürlich auch unterschiedlich? Männer, die gehen laufen und manche finden es völlig okay. Aber korrekt. Weiter in deinem Loblied aufs Blut. Das Loblied aufs Blut. Also es ist einfach, Blut und Kreislauf hängen total eng miteinander zusammen. Das ist logisch. Das Herz pumpt durch uns durch. Es ist das verbindende Medium. Man spricht auch vom flüssigen Organ Blut. Ja? Es verbindet jede unserer Zellen mit dem Leben. So. Und immer dann, wenn es eben in Stocken gerät, Marcel hat es vorhin schon erzählt, mit den Trompen, immer dann, wenn es einen Infarkt gibt, wenn dann Stau kommt, dann wird's gefährlich. Du bist Fachfrau, warum ist Blut eigentlich rot und nicht gelb oder blau? Das ist eine super Frage, Domian. Das liegt am Hämoglobin. Der Eisenbestandteil ist der Blutfarbstoff und der sitzt und wohnt auf den roten Blutkörperchen. Und die zirkulieren. So. Und wenn wir einen blauen Fleck haben, ne, dann haben wir uns ordentlich gestoßen, dann ist der erstmal rot und dann wird er blau, weil mehr Blut kommt und dann fängt die Zersetzung an. Ja. Und dann verfärbt sich's auch. Es geht genau. So übers Grünliche und dann wird zum Schluss gelb. Ja. Da wird dieser Blutfarbstoff abgebaut. Und das ist das, was passiert. Ja. Jetzt bist du eine begeisterte Blut Anhängerin oder begeistert von Blut und bist aber gleichzeitig Heilpraktikerin. Arbeitest du mit Blut auch mit deinen Patienten? Gibt es da Bluttherapien oder Blutwaschungen oder ich weiß nicht, was man alles machen kann? Früher gab es einen Aderlass. Was machst du? Den gibt es sogar heute noch. Und zwar nicht nur bei den Heilpraktikern, sondern auch bei den Ärzten für Naturheilverfahren und auch in der ganz normalen, konventionellen Schulmedizin ist es durchaus gängig, sich dieser, ich sage jetzt mal, Entsaftung zu bedienen. Denn immer wenn auch zu viel im System ist, ne, Stichwort Bluthochdruck, kann es sehr, sehr, sehr entlastend sein, punktuell ein bisschen Druck rauszunehmen, dadurch, dass man eben dann einen Aderlass durchführt. Machst du das auch? Darfst du das als Heilpraktikerin? Darf es. Ja. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das gehört jetzt nicht zu meinen täglichen Therapieverfahren, eben weil jeder die Therapie bekommt, die er gerade braucht. Und ich scheine relativ wenig Hochdruckpatienten zu haben. Ich gehe dann eher über die Humoraltherapie, die sogenannte. Das ist auch ein altes Verfahren, das 1500 Jahre arbeitet der Mensch da schon in Richtung Gesundheit. Das heißt, Blut und Gesundheit sind auch untrennbar miteinander verknüpft. Was ist das, dieses Verfahren? Was ist das? Humoraltherapie, das sind Ausleitungsverfahren, das sind Reinigungsverfahren. Es geht da darum, dass man sagt, hier die Säftezusammensetzung ist ungünstig, weshalb Krankheit entstehen kann. Ja. Vorhin schon angedeutet, das Blut ist das Organ, was alle Zellen verbindet. Die Zellen sind dann eher so die stationären Geschichten, die Gewebezellen. Und das Blut schwimmt so rum. Und dann gibt es noch den Zwischenzellraum und der wird eben dann gereinigt. Und das ist dann auch die Blutreinigung, die erfolgt. Also gehst du an jeden Patienten unter dem Gesichtspunkt, ich muss mit dem Blut irgendwas machen? Dem Grunde nach schon, denn ich begreife mit meiner Wahrnehmung und mit meiner Weltsicht oder meiner fachlichen Ausbildung den Menschen schon als System, der natürlich durchblutet ist, denn sonst würde er nicht mehr leben. So. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Also ich will jetzt nicht jeden schröpfen, und ich will auch nicht jedem eine Eigenbluttherapie geben oder Globuli mit potenziertem Eigenblut drauf und so weiter. Also du merkst, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Was, Eigenblut ist im Übrigen ganz toll. Ne? Da gibst du dem eigenen Körper, also ich könnte deinem Körper dein eigenes Blut zurückgeben. Und das reizt und stimuliert und ist groß. Was bedeutet für dich Menstruationsblut? Das ist für mich eine sehr natürliche kleine Reinigung. Eine kleine Reinigung? Eine kleine Reinigung. Eine monatliche kleine Reinigung. Ja, richtig. Ich habe kürzlich in dem Zusammenhang noch den schönen Begriff der Mondblutung gelesen und fand das ganz reizend. Und in dem Zusammenhang fällt mir direkt ein, dass in den Staaten durchaus auch Mode herrscht. Da fragen sich die Frauen, machst du Karriere oder blutest du noch? Ja, die nehmen die Pille durch. Gezielte Kontrazeptive, also empfängnisverhütende Mittel, damit eben der ganze Hormonhaushalt so aufgehalten wird, dass diese monatliche Abblutung gestoppt wird. Also, das war jetzt ein kleiner Ausflug so ins Medizinische durch unsere nette Anruferin Larissa, die Heilpraktikerin ist. Das finde ich sehr schön, das gehört natürlich auch zu dem Thema. Vielen Dank für deinen Anruf, Larissa. Und total gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Alles Gute dir. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Blut, unser Thema. Angerufen hat dazu auch Jenny. Jenny ist 36. Guten Morgen, Jenny. Hallo? Hallo, Jenny. Du hörst mich. Ich höre dich. Okay? Ja, sehr gut. Das freut mich. Thema Blut. Erzähl. Weswegen hast du zu diesem Thema angerufen? Ich trinke Blut. Du trinkst Blut? Wessen Blut trinkst du? Von einer Donnerin, also von einer Spenderin. Ich bin quasi Vampir. Jetzt bin ich aber platt. Ich habe auch noch nie mit einem Vampir hier gesprochen. Es ist nicht so, wie man denkt. Also wir trinken nicht, also wir beißen in keine Hälse, wir trinken Blut halt. Du sprichst von wir. Es gibt also mehrere Vampire. Ja, es gibt mehrere von uns. Genau. Du bist 36. Wie lange bist du schon Vampir? Es fing an damals mit, also als ich ganz jung war, eine Affinität zu Blut hatte ich immer. Wie kannst du die erklären? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also ich habe Blut immer toll gefunden. Man sieht Blut und findet das irgendwie interessant. Ja. Und jetzt trinkst du von einer anderen, immer von derselben Person, das Blut? Ja, von derselben, immer von derselben, genau. In welchem Verhältnis stehst du zu dieser Person? Wir sind Freunde. Ihr seid Freunde? Ja. Und wie zapft diese Person sich ihr Blut ab? Wie bitte? Wie kriegt die Person das Blut aus ihrem Körper raus? Wie geht das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also ich nehme es von ihr, indem ich eine kleine Nadel reinstecke in sie. Ja, und dann tropft es oder fließt es so raus? Es tropft über die Hand, über den Arm und dann trinke ich das. Ach so, du fängst das nicht auf in einem Glas, bis das Glas schön voll ist und trinkst es dann? Nein. Hätte ja sein können, ich weiß es ja nicht. Ich bin mit den Vampirgeflogenheiten nicht so bewandert. Okay. Und dann schlägst du das quasi von der Hand ab? Ja, es läuft über die Hand und ich nehme es dann. Wie lange läuft es denn dann? Wie viel ungefähr, bei dem Beispiel Glas zu bleiben, was glaubst du, wie viel ungefähr in dein Glas passen würde, wenn wir es denn auffangen würden, was du dann trinkst? Das sind nur ein paar Milliliter. Also ach so, ganz wenig. 30, genau. Also ein paar Fingerhüte voll. Ich brauche das wirklich, und zwar jeden Monat mindestens einmal. Jeden Monat mindestens einmal? Genau. Und spendest es gut, gibst du deiner Freundin auch Blut von dir? Nein. Nein. Es gibt von uns mehrere Leute, die ab und zu auch selbst geben. Mhm. Ich nicht. Also das wäre nicht meins. Wie schmeckt denn Menschenblut? Lecker. Du beschreibst mal süß, sauer, samtig, bitter. Nee, bitter gar nicht, eher süß. Süß, Ist schwer zu beschreiben. Ist total schwer, ja. Wenn du es noch nie gekostet hast. Ich hab's höchstens mal von mir selbst irgend so ein Bluttropfen mal abgeleckt. Ich kann nicht erinnern, wie das so geschmeckt hat. Keine große Erinnerung. Kannst du dir dabei auch diverse Krankheiten holen, die vielleicht... Nein, das haben wir von vornherein ausgeschlossen. Also wir sind eine Gemeinschaft, also und jeder von uns muss einen HIV-Test abgeben, erstmal. Also die Menschen, die ihr Blut dann geben, müssen vorher sich untersucht haben lassen. Genau. Also ganz. Ich finde das ja ein bisschen lustig, aber ich könnte mir vorstellen, dass manch einer jetzt denkt, das ist doch völlig bekloppt. Was soll denn das? Warum machen die denn das? Was würdest du denn da antworten? Bekloppte gibt es auf der Welt eine Menge. Ja. Da hast du natürlich recht, ja. Aber jetzt im Ernst mal, du sagst, ich bin Vampir. Da schmunzelte ich ja gerade auch so. Meinst du das ernst? Ja, ich meine es ernst. Ich bin Vampir. Was heißt denn das, ich bin Vampir? Wie merkt man denn das? Ich könnte nicht mehr ohne Blut leben. Was würde denn passieren, wenn du kein Blut mehr hättest? Ich würde wahrscheinlich verwelken, glaube ich. Also, ich glaube, du hast so viele Vampirromane gelesen. Nein, eben das nicht. Ich glaube, das. Dann würde ich ja einen Hälse beißen oder sowas. Naja, gut, so weit geht's ja noch nicht, aber ich glaube, das ist ein bisschen eine Einbildung, oder? Ich habe es ja versucht, ohne. Wie ging's dir denn dann? Schlecht. Ja, gut, aber wenn es dann. Irgendwann ging's dir auch wieder besser. Nein. Stell dir mal vor, man würde dich auf eine einsame Insel aussetzen, wo kein Mensch ist. Dann müsstest du ja auch über die Runde kommen. Wenn du auf eine einsame Insel sitzen würdest, würdest du wahrscheinlich auch verkümmern. Ja, gut. Aber im Ernst, es kann ja doch durchaus sein, dass du dich in diese Welt der Vampire wahrscheinlich doch sehr... Du hast ja wahrscheinlich sehr viel gelesen darüber, oder? Eigentlich nicht, nein. Nein. Das würde ja bedeuten, dass du auch nicht stirbst, oder? Doch, natürlich sterbe ich. Aber Vampire sterben doch nicht, die sind doch tot. Nein, ich bin ganz lebendig. Oder hast du auch einen Sarg, in den du schläfst? Nein, ach das nicht. Ich bin Vampir, sage ich nur, weil das wahrscheinlich erklärbar ist. Also ich lebe ganz normal. Ich habe einen Beruf, ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber ich brauche Blut, wirklich. Das ist erklärbar, sagst du. Ja, wie ist es denn erklärbar? Ich glaube, dass wir, dass ich und wir Energie tanken müssen, wie jeder andere Mensch auch, nur auf die Art und Weise. Aber es ging doch viel einfacher. Du kaufst dir ein lecker Stück Blutwurst und dann hast du auch Blut. Nee, geht's. Nein. Nein. Das geht nicht. Es muss Menschenblut sein. Es könnte auch, wenn ich hier eine schöne Tasse warmes Schweineblut hinstellen würde, was wäre dann? Dann würde ich mich übergeben. Würdest du dich umgeben? Nein, es muss, es muss schon von dem Menschen kommen. Ihr Lieben, wenn ihr gerade zugeschaltet habt, keine Sorge, wir sind ja nicht alle bekloppt. Wir unterhalten uns ganz normal über Blut und Jenny hat halt eine absonderliche und sonderbare... So absonderlich ist es gar nicht. Wir haben eine Gemeinschaft. Wie viel gibt's denn von euch? Einige. Es wurden sogar Bücher über uns geschrieben. Vampire unter uns. Mark Benecke hat das verfasst. Den kennst du vielleicht. Den kenne ich persönlich sogar, ja. Genau, ja, aus Köln. Ist der auch Vampir? Nein, der hat ein Buch über uns verfasst. Was glaubst du denn, wie viele es in Deutschland gibt, die so drauf sind wie du? Keine Ahnung. Also so genau weiß ich es nicht. Also ich weiß, dass wir uns im Internet finden, uns Donoren finden, also Spender finden. Und macht ihr denn außer Bluttrinken von anderen Leuten auch noch irgendwas anderes gemeinsam? Ja, klar. Was macht ihr denn? Also ich jetzt persönlich nicht, aber die anderen treffen sich beim DGT zum Beispiel. Was trefft ihr euch? Beim WGT. Was ist WWT? WGT. Ja, was heißt Welt das? Ach so, ein Weltvampirtag. Nein. Nein, was ist denn? Am WGT. Da, das treffen sich Gothics. Gothics? Ja, ja, okay. Also unter Gothics, die sich dann jedes Jahr treffen, gibt's auch Vampire. Ja, die gibt's. Was machst du im normalen Leben? Ich bin Krankenschwester. Ach du lieber Himmel, du bist Krankenschwester. Ja. Da wird mir ja ganz gruselig. Ich möchte gar nicht ins Krankenhaus kommen, wenn du Krankenschwester bist. Obwohl du eine sehr nette Krankenschwester bestimmt bist. Ich tue dir doch nichts. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Wenn du so ein Spleen hast. Spleen? Ich nenne es mal so, despektierlich, entschuldige. Wenn du dann im Krankenhaus bei der Arbeit mit Blut konfrontiert wirst, läuft dir da nicht das Wasser im Munde zusammen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Da ist Arbeit, Job ist Job und Vampir ist Vampir. Ja. Hast du einen Freund? Nein. Nein. Aber du hattest bestimmt mal einen. Ja, hatte ich mal. Und wusste der, dass du ein Vampir bist? Nein. Echt nicht? Meine Freundin wusste es mal. Ach. Also ich hatte auch meine Freundin und die wusste das. Und das heißt, du lebst das sehr im Geheimen. Es gibt nur den kleinen Kreis, der darüber Bescheid weiß. Eigentlich weiß es keiner. Also wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du denken, okay, ganz normale Person. Ganz normal. Ach, wie schade, dass ich dich nicht sehen kann. Was gäbe ich drum, wenn ich jetzt durch die Kamera hier kriechen könnte und gucken würde, wie du aussiehst. Aber glaube ich schon. So, aber ich brauch das Blut wirklich. Naja, du hast es ja schon, mehrfach so betont. Das ist wichtig für dich. Ja. Also es geht nicht ohne. Also ohne würde ich wahrscheinlich nicht so leben können. Aber ist es vielleicht einfach eine Sucht oder sowas? Eine Sucht ist es auf jeden Fall, ja. Ah, das sagst du schon auch. Es ist eine Sucht. Mhm. Jetzt hast du gesagt, du bist ein Vampir, aber irgendwie lebst du nicht im Sarg und du bist auch lebendig. Glaubst du, dass du das jetzt bis ans Ende deiner Tage, wenn du irgendwie mal 89 bist, das auch noch machen wirst? Gute Frage, ich denke schon. Naja. Also ich brauche das wirklich. Das ist ja, ich habe es jetzt verstanden. Also das ist eine Premiere. Ich habe hier noch nie mit einem Vampir gesprochen. Diesmal ist es eine Vampirin, die Jenny. Jenny, ich fand das sehr amüsant, mit dir zu reden. Das ist mal ein Einblick in eine ganz andere Welt, die wir stinklangweiligen Normalos ja gar nicht so uns vorstellen können. Schön, dass du angerufen hast und so mutig warst. Vielen, vielen Dank. Wir müssen es eigentlich immer verstecken. Bitte? Wir müssen es eigentlich immer verstecken. Ja, ja. Wir machen das geheim. Ja, ich habe es schon verstanden. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und dann war so eine Krankenschwester. Was haltet ihr davon? Hier ist Udo. Udo ist 46. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Udo, hast du mitgehört gerade? Ja, da wird mir ganz übel. Und triggert auch ein bisschen, weil du sagst eine andere Welt. Ich kann dich jetzt mal mitnehmen in eine noch etwas schlimmere Welt. Ja, erzähl. Also bei mir, ich muss ein bisschen zurückgehen. Ich war 6, 7 Jahre alt. Mhm. Wurden wir, meine Schwestern und ich, zwangsprostituiert innerhalb der Familie. Und das rutschte dann irgendwann mal ab, als ich 8, 9 war, in die Satanismus- und Sadismus-Szene. Mhm. Da hat man uns, also bei deren Treffen, wurden wir Kinder dem Teufel geweiht. Da hat man uns Blut abgenommen. Man hat uns die Milchzähne mit Zangen gezogen, mit Hühnerblut vermischt. Und damit wurden wir dann eingeseift. Also kurz und gut, ich bin extrem traumatisiert und habe im Laufe der Jahre, als ich noch klein war, geritzt, um die Schmerzen zu übertünchen, um den Ekel zu übertünchen. man hat dann irgendwann gesagt, ich hätte Borderline, Dissoziation entwickelt und all sowas. Lass mich mal, jetzt muss ich mal dazwischen gehen. Das ist ja ungeheuerlich, was du da erzählst. Ja. Das haben deine Eltern mit dir gemacht. Die Verwandtschaft, Eltern und der ganze Kreis drumherum. Und du hattest Geschwister? Ja, Schwestern. Ja. Ich hatte auch noch einen Bruder, der hat sich aber suizidiert. Ja, ich war schon in vielen, vielen Kliniken. Ich habe. Lass mich noch zur Vergangenheit fragen. Das haben die Eltern, das heißt, die Eltern waren Satanisten? Ja, erstmal ging es ja damals, glaube ich, wenn ich das heute so als erwachsener Mensch rational nachvollziehe, ums Geld. Ja, weil die euch verkauft haben und damit Kohle machen wollten. Richtig, wir gingen also. Damals gab es die ersten, man sagte da hier in unserem Kreis, da hieß das Bullenklöster. Mhm. Da wurden die ersten Gastarbeiter untergebracht. Mhm. Und da sind wir rumgereicht worden. Und beide waren damit einverstanden, Mutter und Vater? Ja, natürlich. Das Geld wurde natürlich sofort in Kneipen oder in Doppelkorn oder Bier umgesetzt, palettenweise mit Taxi angekarrt. Und es gab keinen so eine Oma, ein Opa, eine Tante, die irgendwie... aufmerksam geworden wäre. Nach außen alles bieder, wunderbar. Wir haben sogar das Jugendamt im Haus gehabt und haben denen gesagt, dass wir geschlagen werden, dass wir gequält werden. Und das Jugendamt hat sich die Wohnung angeguckt, die war piekfein sauber, alles vom Feinsten. Mhm. Und das Jugendamt hat gesagt, bei so vielen Kindern, wenn da mal einer nicht hört, dann darf die Mutter euch auch mal schlagen. Wie viele Kinder waren da? Sechs. Sechs Kinder. Mhm. Und ihr seid auch normal zur Schule gegangen? Richtig, genau. Und auch den Lehrern ist nichts Besonderes aufgefallen? An für sich nicht, anscheinend nicht. Okay, unser Verhalten muss ja schon irgendwie komisch gewesen sein, weil wir haben uns gestreut beim Sport, waren wir immer die Letzten, also ich zumindest, ich kann ja nur für mich sprechen. Mhm. Ich habe immer gewartet, bis alle umgezogen waren, dann habe ich gebummelt, dass ich dann zuletzt meinen Trainingsanzug angezogen habe. Weil du dich geschämt hast? Ja, natürlich. Ich hatte ja auch viel Narben am Rücken. Mhm. Wir wurden ja mit Zigarren und Lötkolben und ach, mit allem Mist. Mein ganzer Körper ist ja mit Verbrennungen übersät. Das ist ja unglaublich. Gerade mit den Milchzähnen, das habe ich nicht richtig verstanden. Die haben euch die... Also die Milchzähne wurden rausgerissen. Also bei so einer satanistischen... Ja, genau. Dann wurden die Milchzähne pulverisiert. Ja. Dann wurde ein Huhn geschlachtet. Mit dem das pulverisierte Zahnmehl wurde dann mit dem Hühnerblut vermischt und dann haben die eine Zeremonie damit gemacht. Wir wurden dann damit eingeschmiert. Ihr lagt nackt da? Ja, nackt gefesselt und wir wurden dann den Satan geweiht und dann auch mehrfach vergewaltigt. Wie viele Menschen waren dabei anwesend? Oh, viele. Ich weiß es nicht mehr. Viele. Das heißt, es gab oder gibt sehr viele Satanisten? Ganz viele, ja. Die Welt da draußen weiß überhaupt nicht, was los ist. Wenn ich höre immer wieder in den Medien, wenn Kinder umgebracht werden, wenn Kinder wegkommen, Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Da draußen, ich gehe ja kaum aus meinem Haus. Ich habe Angst da draußen. Ich habe viele Tiere um mich geschart. Mhm. Das ist so meine. Und ich habe einen ganz, ganz lieben Lebenspartner, der ganz, ganz toll zu mir ist. Ja. Wann hast du denn als Jugendlicher oder als Kind gemerkt, hier ist irgendetwas völlig falsch? Hier läuft irgendwas das Ganze. Gar nicht. Für mich war es alles richtig. Ich kann dir mal ganz kurz sagen, du wirst vielleicht lachen, aber. Es war Nikolauszeit und meine Schwester hat 20 Mark verdient in einer Woche. Die andere Schwester, die waren alle jünger als ich, die hat 40 Mark verdient und ich hatte 100 Mark verdient. Verdient als in der Prostitution? Genau. Und dann wurden wir in unser Zimmer gerufen. Da standen dann drei Nikoläuse, ein kleiner, ein mittlerer und ein großer. Und dann bekamen wir den als Trophäe, so mit einem Lob überreicht. Du hast jetzt so viel verdient, du bekommst den Nikolaus, du hast so viel verdient, du bekommst den. Und der Udo, der hat jetzt 100 gemacht, du bekommst den Großen. Der stand noch, der Nikolaus, als ich 15 Jahre war, auf meinem Bücherregal, wie eine Trophäe habe ich den. Der durfte niemand rangehen, für mich war das normal. Hm. Nochmal, wir wollen nochmal zurückkommen auf das Blut. Was hat in diesen ganzen Zeremonien, welche Rolle hat das Blut gespielt? Ja, Blut für den Satan, also als Opfergabe. Hm. Also die haben uns geopfert, den Satan geopfert. Und ich bin oft früher also des Wahnsinns nahe gewesen. Ich hatte auch eine Zeit lang viele, viele Psychosen gehabt und war auch in vielen Kliniken. Das kann ich mir vorstellen. Wie bist du denn überhaupt da rausgekommen? Durch harte Arbeit, durch viel, viel Arbeit, also körperliche Arbeit. Wie lange warst du denn in dieser Familie? Mit 15 bin ich da rausgekommen, bin ich in eine Pflegefamilie gegangen. Wer hat dich rausgeholt? Also ich bin in der Firma, ich bin in die Ausbildung gekommen mit 14,5. Ja. Und da waren dann mehrere, bis zu 300 Auszubildende, alles Jungs. Und die Sozialarbeiter haben dann gespürt, dass mit mir was nicht stimmt. Das fing schon beim gemeinsamen Duschen an oder an Fahrten ins Ferienlager oder so. Da haben die irgendwie gemerkt, dass ich doch auffällig mich verhalte. Das war deine Rettung, dass die das gemacht haben? Das war meine Rettung. Mhm. Und ich habe dann Freunde da gefunden. Also waren zwei besonders gute Freunde. Und die Sozialarbeiterin hat dann den sozialmedizinischen Dienst eingeschaltet und so kam es ans Laufen. Der Weiße Ring wurde dazu geholt. Ah ja, sind denn deine Eltern vor Gericht gestellt worden? Ja, es kam alles. Damals war auch groß in den Medien in den 70er Jahren, Mitte der 70er bis Anfang der 80er war das auch groß in Zeitungen drin. Ja, da kam nicht viel bei raus. Die hatten auch eine harte Story und Alkoholsucht. Ja. Da gab es dann irgendwie 1,5 Jahre auf Bewährung und war nichts. Ich glaube auch heute, ich bekomme also eine Opferrente vom Staat. Kann ich gut sagen, kann ich gerne sagen. Der Staat zahlt lieber an den Opfern irgendwelche Renten, als wie die Täter, richtig? Hart zu bestrafen. Das heißt, die Eltern sind mit einer Witzstrafe davongekommen. Alle Beteiligten. Alle. Da waren sogar nachher in den Satanismus und in der Sadismus-Szene waren Intellektuelle dabei, da waren Zahnärzte dabei, da waren Architekten dabei, da waren da nicht nur arbeitendes Volk, da waren richtige Doktoren dabei. Ich muss mal eben fragen, es brummt immer so bei dir, was ist das? Es brummt? Ja, irgendwas im Hintergrund. Im ganz stillen Raum. Ich habe gerade immer so was, als würde ein Hund schnarchen. Oder? Das kann sein. Ah, das ja, war mein Hund, der schnarcht. Siehste, genau. Dann hast du den gehört. Udo, was bedeutet denn heute Blut für dich, wenn du so schlechte Erfahrungen gemacht hast? Ja, also heute bedeutet Blut für mich Folgendes. Also ich habe soweit psychisch alles im Griff. Nur wenn ich Phantomschmerzen entwickle, dass ich mich da reinrede, dass ich irgendwelche Sekrete noch im Körper habe, dass sich irgendetwas noch in meinem Körper befindet, was ich als fies empfinde und ich kann mich von dem Gedanken nicht lösen, dann muss ich mich öffnen. Und das heißt, ich bereite meinen Tisch vor mit Desinfektionsmittel und also praktisch wie im OP bereite ich alles vor und öffne dann irgendwo eine Körperstelle. Entweder den Oberschenkel, Halsknochen lege ich frei oder den Unterarmknochen lege ich frei. Du legst den Knochen frei? Richtig frei, ja. Ja, ganz frei. Also, damit was passiert? Damit ich richtig blute, damit das alles rauskommt. Der Dreck aus dir rauskommt. Von der Dreck aus mich rauskommt, genau. Der ganze Dreck. Aber das sind ja Riesenwunden dann, die du dir zuhörst. Ja, habe ich, ja. Und die müssen auch wieder genäht werden hinterher. Die werden genäht. Ich rufe dann ein Taxi. Ich habe ja einen Befreiungsausweis. Makaber, so makaber wie das ist. Habe ich vom Land Nordrhein-Westfalen, kann ich ruhig sagen. Ein Befreiungsausweis. Ich kann mir dann also ein Taxi rufen oder... In die Klinik zum Nähen. Fahre dann zu meiner Klinik, wo ich bekannt bin. Und die versorgen mich dann chirurgisch, die brauchen mich auch nicht spritzen, ich spüre überhaupt keinen Schmerz. Wie oft machst du denn sowas? Also bis vor 2 Jahren habe ich das 3-4 Mal im Monat gemacht. Aber da muss doch dein ganzer Körper komplett vernarbt sein. Ja, ist er ja auch. Der ist völlig vernarbt. Ich habe also mein Brustbein schon freigelegt, ich habe die Rippen freigelegt. Das ist ja unfassbar. Ich muss dann bluten und dann reibe ich meinen ganzen Körper ein mit Blut. Ja, und... Und dann? Dann habe ich schon im Vorgespräch gesagt, für die Außenstehenden ist das vielleicht vergleichbar, wenn ich sage, wenn jemand schon mal eine Panikattacke hat und der Doktor spritzt Diazepam, so ein Gefühl stellt sich dann bei mir ein. Ich bin dann völlig geerdet. Nachdem du dich eingerieben hast mit dem Blut. Ja, ich bin dann völlig geerdet, mein Puls ist völlig ruhig. Wenn du dann ins Krankenhaus fährst, wäschst du dich vorher? Nein, das machen meistens die das vor Ort. Die waschen mich dann. Aber dein ganzer Körper ist eingerieben mit Blut. Ja, genau. Ich fahre dann so dahin. Das ist ja unglaublich. Ja. Ich lache darüber, aber das ist wirklich so. Das ist traurig, aber wahr. Und da gibt es keine Möglichkeiten, dass man dir da psychologisch hilft, dass du dieses umgehen kannst? Ich finde hier in meinem Gebiet einfach keinen kompetenten Traumatherapeuten. Also das muss wirklich ein guter Fachmann sein, der das in die Hände nimmt. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal zurück und überlegen mal im Hintergrund, ob wir dir da irgendwas empfehlen können. Ja, ist gut. Das ist eine unfassbare Geschichte. Und du wirkst bei all dem so nett und so bodenständig und so gesund eigentlich. Ja, so freundlich. ich habe mich sehr gesammelt. Also ich habe durch diese Übergriffe habe ich mehrere Persönlichkeitsanteile entwickelt. Das ist natürlich ist eine andere Geschichte. Ist eine andere Geschichte. Kinder entwickeln halt mehrere Persönlichkeiten, um die Sachen zu überlegen. Ja, überleben. Ja, genau, ganz genau. Udo, ich freue mich, dass du angerufen hast und uns offen darüber erzählt hast. Ja, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, tschüss. In der Technik, Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 live. Ein bisschen später im Fernsehen vielleicht. Bis dann, tschüss.